Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom! Junge, heute reden wir über die großartige Farming Simulator und Dating Simulator Reihe Harvest Moon oder auch seit neuestem bekannt als Story of Seasons. Und da ich natürlich wie immer nicht alleine machen will, habe ich mir den einsamen, stummen Bauern eingeladen, der in diesen Spielen immer die Hauptrolle spielt. Hallo, kleiner, stummer Bauer, wie geht's? Halt die Schnauze, mein Enkelsohn, und nimm meinen Bauernhof. Bring ihn wieder auf Vordermann, ich hab keinen Bock mehr. Nein, es ist wie immer der gute Markus. Hi. Hey. Wie bist du zu Harvest Moon bzw. Story of Seasons gekommen? Videothek-Ausverkauf. Schon wieder. Ja, natürlich, okay. Das sind noch die Zeiten, wo man sich die Spiele geliehen hat. Dann sieht man, was, das Ding kostet nur ein paar Mark? Ja, Mark. Okay, kaufe ich. Oh Gott, Mark. Gekauft, ja, ja, ja. Passt, meins, legst du ein und dann spielst du halt mal 3 Jahre. Ja, das stimmt, ja. Also bei mir war das so, ich habe, damals habe ich den Super Nintendo Emulator entdeckt. Den SSNES, glaube ich, heißt das Ding. Da hat man mir auf eine CD alles Mögliche gebrannt an Super Nintendo-Spielen. Und zwar, das waren, da die nur ein paar KB groß sind, waren das, glaube ich, viele. Unglaublich viele. Und so hatte ich halt dann Harvest Moon kennengelernt. Ich habe damals die Super Nintendo-Version habe ich damals im ersten gespielt. Mhm. Vom tatsächlich auch allerersten Teil. Und wer es von euch Harvest Moon nicht kennen sollte, ist ein Videospiel des japanischen Publishers Marvelous. Der erste Teil erschien 1996 für Super Nintendo Entertainment System. Und es handelt sich um eine Bauernhof-Simulation, in der der Spieler die Rolle eines männlichen oder weiblichen Farmers übernimmt. Aufgabe ist es, einen Bauernhof in der Nähe eines kleinen Ortschaft wieder aufzubauen und zu unterhalten. Dabei kann man Geld durch den Verkauf angebauter Pflanzen oder tierische Produkte verdienen. Je nach Spiel geht es, verschiedene Haustiere zu pflegen. Jetzt denkt sich der eine oder andere, hä? Aber das ist doch Stardew Valley. Ja! Richtig! Ha, genau! Und eigentlich können wir auch damit aufhören, weil Stardew Valley ist die beste Version davon. Tschüss! Macht's gut, bis zum nächsten Mal! Du lässt die ganzen Mädels aus, die man daten kann. Kann man in Stardew Valley auch. Ja, aber dann hast du eine Erweiterung mit Mädels, die du daten kannst. Okay, gut. Ja, es ist halt, also ich finde tatsächlich, Stardew Valley macht den besten Job, finde ich, daraus. Weil es ist halt, wenn du überlegst, du fängst halt an, in der Super Nintendo-Version fängst du halt damit an, dass du halt, naja, du hast halt deinen Bauernhof und dann fängst du an, Sachen anzubauen und dann automatisierst du das Ganze irgendwie. Und und dann hast du ja Geld von der Ende und kümmerst dich ums Dorf. Ja. Oder wie war das? Wie eigentlich in jedem Teil. Erst kümmerst du dich um deinen Bauernhof und dann, wenn der richtig automatisiert läuft, kümmerst du dich um die Dorfbewohner. Zwischendrin heiratest du noch. Ja, richtig. Genau. Dann gab es am 19. Dezember ganz knapp, weißt ja, der Dezember ist ein sehr wichtiges, ganz knapp, gab es Harvest Moon Gameboy-Version. Aber es geht noch knapper bei Harvest Moon. Ja, ich weiß, ich hab's gesehen. Geht's ist das eine einfache Version von Harvest Moon? Hast du die Version gespielt? Ich hab's sie gespielt, aber nicht lange. Nein, tatsächlich, mein erstes war das für PlayStation 1 Back to Nature, das ich gespielt habe. Das Back to Nature. Oh, 16. Dezember. Oh, das ist ja. Ganz knapp, gefällt mir. Ich hab weder... die Gameboy-Version habe ich noch gespielt, das ist so ein bisschen vereinfacht. Ich habe die N64-Version nicht gespielt, die 2er nicht, aber Back to Nature habe ich angespielt, das weiß ich noch. Wie oft hast du Back to Nature durchgespielt? Durchgespielt, das kann man nicht durchspielen. Du musst nur nach vier Jahren einen laufenden Betrieb haben, sodass der Bürgermeister zufrieden ist und dich dort weiterleben lässt. Wow. Soll er sich mal trauen, wenn ich gerade die Ärztin geheiratet habe vom Dorf, ja? So ein Tom Nook-Typ. Die nehme ich nämlich mit. Stimmt, ja. Es ist ja auch nicht so, dass man Sachen anbauen kann, sondern man kann auch eine Familie gründen in diesen Spielen. Unter anderem auch in Stardew Valley oder wie halt auch in Harvest Moon oder Story of Seasons. Und da sucht man sich immer die für einen die beste raus, die man gern haben möchte und umschwärmt sie halt. Wie ist das in dem alten Game gewesen? Du gibst ihnen Geschenke täglich. Du gibst ihnen täglich, also halt dann doch wie in Stardew Valley. Du gibst ihnen halt Geschenke und dann kommen die Herzchen. Immer mit dem Spruch, liebe mich. Genau, dann werden die Herzchen immer anders farbige und irgendwann kommt dann ein bestimmter Satz, keine Ahnung mehr, wie der geht. Und wenn sie den sagt, dann kannst du ihr, war es ein Ring oder war es eine Halskette? Auf jeden Fall irgendeinen Gegenstand schenken. Und dann hast du ihren Antrag gemacht. Musstest du auch von so einem random Typ kaufen oder musstest du den selber herstellen oder wie war das? Ich denke, dass da musstest du tatsächlich kaufen. Konntest du aber erst kaufen, wenn du es einmal freigeschalten hast. Okay, cool. Ja, nice. Also halt, ja, so liest dann halt ab. Stardew Valley halt lässt Zeug grüßen. Dass sie doch wohl kümmert. Ha? Stardew Valley lässt grüßen. Aus allen Poren. Stardew Valley kam halt erst sehr, sehr spät und hat dann im Prinzip diese ganzen Tropes übernommen. Aber halt hat es meines Erachtens perfektioniert. Definitiv, ja. Ja, hat es eindeutig perfektioniert. Nach Back to Nature gab es dann Harvest Moon 3, das kannte ich gar nicht mehr, für ein Game Boy Color. Da gab es Harvest Moon für Mädchen. Das ist aber bei uns, glaube ich, gar nicht erschienen. Also. Zumindest kenne ich es nicht. Ne, kam, glaube ich, nur in Japan raus. Ist ein Remake von Harvest Moon Back to Nature mit dem größten Unterschied, dass man dieses Mal ein Mädchen spielt. Des Weiteren endet das Spiel nach der Hochzeit und mit einem der Jungen aus dem Dorf. Und man kann nicht mehr in die frühere Version, man kann nicht wie in der früheren Version für Jungen weiterspielen. Das ist ja assig. Wie? Das Spiel ist ausschließlich in Japan erschienen. Wurde jedoch erneut ein erneutes Remake für PlayStation Portable in den USA veröffentlicht mit dem Titel Harvest Moon Boy and Girl, in welchem beide Versionen enthalten sind. Alles klar. Ja, aber wie assig ist das denn? Als Junge musst du weiter arbeiten und als Frau ist dein einziges Ziel heiraten. Total sexistisch und altes klassisches Rollenmodell. Als Junge schufte, bis du tot bist. Als Frau. Ja, und als Frau. Heirate. Heirate, passt schon. Ende. Damn. Wow. Was ist Scheiße. Ich kann verstehen, warum es bei uns nicht rauskam. Ja, ich glaube auch, ja. Dann gab es 2001 Harvest Moon Save the Homeland. Das sagt mir auch beim besten wenig. Kam das nicht bei uns erst recht spät raus? Ich dachte, es kam, aber recht spät. Wurde nie in Europa veröffentlicht. Es ist das erste Harvest Moon Spiel für die PlayStation 2. 2011 wurde das Spiel in Nordamerika im PlayStation Store für die PS3 veröffentlicht. Jetzt kurz mal. Die Aufgabe des Spielers ist es, die Insel davor zu bewahren, dass auf dem Gebiet ein großer Freizeitpark gebaut wird. Okay. Was dazu führen würde, dass alle aus dem Dorf fortziehen müssten. Anders als in den anderen Teilen der Serie verfolgt das Spiel eine lineare Geschichte, die nach einem Jahr im Spiel beendet ist und man eins von 9 verschiedenen Enden erreichen kann. Es ist in diesem Teil auch nicht möglich zu heiraten und Kinder zu bekommen. Das ist im Prinzip nur Arbeit, um zu verhindern, dass dein Dorf zerstört wird. Dass die großen Kapitalisten dein Dorf zerstören. Das hört sich an wie dieses komische, oh nein, wir müssen ein Fest retten, ein Fest machen, um Geld zu bekommen, damit das nicht geschossen wird. Es kam angeblich 2017 im europäischen Raum, zumindest irgendwie ist es uns zur Verfügung gestellt worden. 2001 gab es dann, am 1. November 2001 gab es uns im nordamerikanischen Raum. In Europa gab es das erst 2017 im PSN. Genau, das meinte ich. Also irgendwo habe ich es nämlich gesehen, auch europäisch. Friends of Mineral Town gab's dann noch. Das kam dann als nächstes. Habe ich auch nie gespielt. Ist spielerisch fast identisch mit Back to Nature. Ja. Nur wenige weitere Möglichkeiten kommen jedoch noch tätig. Echt, da kam was dazu? So kann man. Für mich war es das gleiche Spiel. Ja. So kann man zum Beispiel ein Zweithaus bauen lassen oder mit dem Hund Frisbee fangen spielen. Wow. Okay, ich hab's nie lange gespielt. Das Errichten eines Gewächshäuses ist allerdings nicht mehr möglich. Grafisch wurde das Spiel in den Möglichkeiten des GBA entsprechend im Vergleich zu Back to Nature vereinfacht. Aber die Mädels waren doch auch eigentlich, glaube ich, die gleichen, soweit ich das weiß. Keine Ahnung. Also ich achte, habe ich neue Date-Partner? Nein, spiele ich nicht. Deswegen, das ist ja jetzt auch unter Story of Seasons neu rausgekommen, das Friends of Mineral Town. Stimmt. Das habe ich mir gekauft und dann, da habe ich ein paar Abwandlungen erkannt, weil sie die Namen auch von den Date-Partnern geändert haben. Im Vergleich zu Back to Nature. Dem Original. Und nur weil ihr mir einen anderen Namen unter die Frau schreibt, erkenne ich, dass es die gleiche ist. Nichts hier mit Immunität. Ich habe bis auf Harvest Moon und Back to Nature kein Harvest Moon gespielt, by the way. Du hast so viel verpasst. Es ist immer wieder die gleiche Begeisterung. Fast immer wieder. Fast immer wieder. Es gibt Gründe, warum es dann irgendwann Story of Seasons heißt und warum nichtsdestotrotz Stardew Valley immer noch das ist, was du wirklich willst als Farming Simulator Spieler mit Datings im Allüren. Ja, bei Stardew ist halt so das Problem. Da fängt man einmal an, dann hört man nicht mehr auf. Bis alles voll automatisiert ist. Und du geheiratet bist. Bis alles voll automatisiert, dann haben wir es irgendwie langweilig. Und zwei Kinder. Und alle Leute im Dorf dich kennen. Ja, du reicht, wenn du ihnen Bier bringst, das passt schon. Harvest Moon, The Wonderful Life gab's dann. Ist der erste Teil der Harvest Moon-Reihe, der nicht aus der Vogelperspektive, sondern in Verfolgerperspektive gesteuert wird. Das muss weird gewesen sein. Ähnlich einem Action-Adventure oder Jump'n'Run. Darüber hinaus wird in diesem Teil das erste Mal das volle Leben des Spielcharakters abgedeckt. Also waren es in der Regel 3 Jahre, während in The Wonderful Life 30 sind. Ah. Auch im zeitlichen Ablauf wurde im Vergleich zu den Folgen einiges geändert. Richtig, ja. Denn die einzelnen Jahreszeiten bestehen nicht aus 30, sondern aus 10 Tagen. Die einzelnen Tage dauern dafür länger und kosten dem Spieler ungefähr 30 Minuten. Viele Tätigkeiten wie das Bewässern der Felder oder das Füttern von Tieren muss nun 2x täglich erledigt werden. Super! Schupfte doppelt so viel! Wir machen den Tag einfach 3x so lang, aber dafür musst du alles 2x machen am Tag. Hä? Dann hättet ihr auch die Tage kürzer machen können und einfach mehr Tage der Jahreszeit geben als 10. Ja, eigentlich schon. Das war für. Ja, das gab's für den GameCube, das weiß ich noch. Ja, habe ich nur ich tatsächlich angetestet mal, weil ich ja den GameCube besessen habe. Fand ich ganz okay, aber mich hätte interessiert, ob wenn du dort Kinder kriegst, ob die auch wieder mitaltern. Das ist eine gute Frage. Weißt du, sonst hätten wir jetzt eine schöne Brücke ziehen können zu einem Spiel, das jetzt, glaube ich, vor kurzem erst aus dem Early Access kam. Das Skinseed. Welches? Skinseed, ja, stimmt. Da brauchst du ja auch Nachkommen, um weiterspielen zu dürfen. Das habe ich, das Game. Ich habe es gekauft, als es damals im Early Access war. Early Access war und noch niemand wusste, was genau daraus wird. Ja, du hast wenigstens ein gutes Spiel im Early Access mitgebackt. Warum du nicht? Du weißt, welches einzige Spiel ich mir im Early Access gekauft habe und es seither verflucht und warte, bis es von Konsole rauskommt. Baldur's Gate 3. Da kann mir keiner mehr die Speicherstände löschen. Also ich habe Kinsey damals nur angespielt. Ich weiß gar nicht, was genau das ist eigentlich. Man muss denn die genau was. Ein Farming-Sim. Das ist doch ein Farming-Sim, okay. Eigentlich ein Lifetime-Sim mit Farming-Elementen. Dann gab es A Wonderful Life Again, Another Wonderful Life. Das ist eine erweiterte Version des Spiels Harvest Moon A Wonderful Life. Dieses Mal spielt man ein Mädchen und kann einen von 3 Junggesellen auf dem Dorf heiraten. Warum kann man nicht die Frauen heiraten? Und das Spiel ist vorbei, sobald du geheiratet hast. Man kann das Spiel mit More Friends of Middletown verbinden, um neue Inhalte zu bekommen. Das Spiel ist nie im europäischen Raum erschienen. Dann gibt es noch die Special Edition. Bei Harvest Moon A Wonderful Life Special Edition handelt es sich um die PlayStation 2 Umsetzung, die schon längere Zeit zuvor veröffentlichten GameCube-Spiels Harvest Moon A Wonderful Life. Es enthält nur geringfügige Neuerungen, so besteht zum Beispiel ein weiteres Mädchen als mögliche Braut zur Verfügung und es ist möglich, dass das eigene Kind ein Mädchen anstatt ein Junge wird. Das klingt irgendwie nach Patch Notes. Ja. Also so fühlt sich tatsächlich auch Harvest Moon, wenn du mal mehrere Teile gespielt hast, so fühlt sich's an. Als hätten sie einfach nur einen Patch draufgehauen und dir das als neues Spiel verkauft. Dieses FIFA-Problem. Das böse Wort wollte ich nicht sagen. Ich vergleiche nicht so ein gutes Spiel wie Harvest Moon mit FIFA. Weil da ist das Spiel, Grundspiel wenigstens gut. Okay, gut, stimmt. Dann gibt's Harvest Moon DS. Das ist halt, spielt 100 Jahre nach den Ereignissen von Harvest Moon: A Wonderful Life. Das Spiel befindet sich wieder in Vergissmeinnichttal. Ein schönes Tal. Nahezu alle Charaktere aus Harvest Moon: A Wonderful Life tauchen erneut auf. Das ist das erste Harvest Moon-Spiel, das für Nintendo DS veröffentlicht wurde. Ich erinnere mich noch, dass sehr viele Leute dieses Spiel gespielt haben, weil es sehr süchtig machend war. Ich habe es nie gespielt, weil ich mir dachte so, warum Harvest Moon spielen, wenn ich bessere Games habe? Klingt gemein, ich weiß, aber warum das spielen, wenn ich bessere Games habe? Du hast doch nie Back to Nature gespielt, das hätte dich gefesselt. Meinst du? Den ganzen Tag schuften und arbeiten, dein Ding durchziehen und dafür lieben dich am Ende alle im Dorf. Das klingt grauenhaft. Du kannst dich immer um Tiere kümmern. Du kannst sie schön bürsten, füttern. Alles, was dein Herz begehrt. Nee. Du kannst sie auch ignorieren, nee, versehentlich vergessen und dann sterben sie dir weg. Ja, oder sie mit der Axt jagen, damit sie danach keine Milch mehr geben. Das geht auch. Wer will denn sowas? Da gab es Magical Melody, was bei uns nie erschienen ist, genauso wie DS Cute. Oder Boy and Girl, das war ja Boy and Girl, dieses Remake. Das nächste, was uns erschienen ist, was nur bei uns erschienen ist, war Magical Melody. Komischerweise. Magical Melody, es gab es in Japan und GameCube, in Japan und USA nur für den GameCube. Und die europäische Version des Spiels ist für Nintendo Wii veröffentlicht worden. In der Wii-Version des Spiels ist nicht nur Europa, ist nur in Europa erschienen. Und es ist nicht mehr möglich, als Mädchen zu spielen. Nicht mehr möglich. Wie das dazu führt, mit offiziellen Seiten. Das ist komplett bescheuert. Wo seit längerem. Hinweise dazu findet sich auf der offiziellen Seite, wo seit längerem das Mädchen vor dem Boxart und dem Banner verschwunden ist. Welches aber noch in der frühen Version auf der Seite zu sehen war. Ist völlig bekloppt. Die nehmen das Mädchen raus, dann bauen sie es wieder ein. Dann nehmen sie es wieder weg, dann bauen sie es wieder ein. Dann nehmen sie es wieder weg, dann bauen sie es wieder ein. Und bescheuert. Ja, warum auch nicht? Völlig dumm. Dann gab es mein Inselparadies. Das ist das zweite Arbeitsmundspiel für den DS. In dem man sich zu Beginn zwischen einem Jungen, Mark, diesmal haben sie Namen, und einem Mädchen, Cecilia, entscheiden kann. Wir sind es wieder drin! Sie konnten sich schlopp. Nicht entscheiden. Sind wir sexistisch, sind wir nicht sexistisch? Sind wir ohne sexistisch, Witz. Sind wir nicht sexistisch? Mein Gott, man ist mit einer vierköpfigen Familie auf der Insel gelandet und baut sich dort eine Farm auf. Doch, also nach und nach zieht immer mehr Dorfbewohner auf die Insel. Auch in dieser Version ist es möglich, zu heiraten, Nachwuchs zu bekommen. Die Erntegöttin und Wichtel spielen auch wieder eine Rolle. Erntegöttin und Wichtel? Ja, die Erntegöttin. Die Wichtel sind die viel wichtigeren Charaktere, als Kinder zu zeugen in Harvest Moon. Weil Wichtel stellst du quasi ein, dass sie dir auf der Farm helfen, Automatisierung der Farm. Du musst quasi freispielen, okay, dich mit denen anfreunden und dann kannst du sie engagieren, dass sie dir helfen, während deine Kinder halt nur Kinder bleiben. Interessant, okay. Im Verlauf des Spiels wird durch Bau von Brücken möglich, zuvor nicht erreichbare Teile der Insel erkunden zu können. Hallo Stardew. Um beispielsweise Zugang zur Mine zu bekommen. Alles klar. Werkzeuge lassen sich verbessern und so weiter und so fort. Ah, das klingt gut. Danach gab es Baum der Stille. Das ist das erste Harvest Moon, welches exklusiv für Nintendo Wii erschienen ist. In diesem Teil der Serie ist es möglich, die Werkzeuge für die Farmarbeit über den Wiimote-Controller einzusetzen. Oh Gott! Viele neue Spielelemente wurden hinzugefügt. So ist es zum Beispiel auch möglich, zum ersten Mal Strauße als Nutztiere zu halten. Strauße! Aber das Schlimme ist, Nutzlose das Spiel sah halt echt nicht schön aus. Also die Fortsetzung des Harvest Moon, die Tierparade. Fortsetzung des Harvest Moon, die Tierparade. Tiere waren super schön. Damn. Also ich hätte gerne mal wieder so viel Auswahl an Tieren. Aber das Character-Design der Figuren, nee. Das hat mir schon damals nicht gefallen. Also es liegt schon, also wenn du die Wii, ich hasse ja Bewegungssteuerung, ich verabscheue Bewegungssteuerung. Und wenn du dann gezwungen bist, den Motion-Controller zu benutzen, oh Gott, nein, danke. Da gab es die Sonnenscheininseln. Das ist das dritte Harvest Moon DS-Game. Und ist im Inselparadies sehr ähnlich. Allerdings geht es hier darum, versunkene Inseln mit Hilfe der sogenannten Sonnensteine wieder ins Tageslicht zu bringen. Es besteht die Möglichkeit, dass sich mit wilden Tieren anzufreunden und diese nützliche Gegenstände für einen suchen zu lassen. Charaktere sind Harvest Moon, mein Inselparadies zu entnehmen. Hierzu kommen jedoch auf. Will und deine eigene Will Insel Lily und Will Lily und Witchkins. Das sind ein Haufen Leute, die halt wieder dazukommen. In Harvest Moon Sonnenscheininsel ist das Thema Kind wie in Harvest Moon mein Inselparadies geregelt. Okay, gut. Die deutsche Version erschien am 3. Dezember 2010. Und es hatte wenigstens wieder diesen schönen gezeichneten Stil dann. Da, wo du Charaktere auch mit aufploppen, gezeichneten Charakterfoto hattest und nicht. Ja. Andere Optionen. Alles klar. Das Spiel bietet dem Spieler wieder die Gelegenheit, ein Gewächshaus zu richten. Yay! Ich verstehe nicht, Pflanzen wie man diese Funktion rausnehmen kann aus so einem Spiel. Keine Ahnung. Ein Farming-Spiel ohne Gewächshaus ist eigentlich nichts wert. Hauptsache 100 Mal die Frau wieder rausnehmen vor allem. Bescheuert. Da gab es den Großbazar. Haben wir so einen Großbazar? Wurde über 2 Jahre, nachdem das Spiel in Japan veröffentlicht wurde, vom Publisher Rising Star Games in Europa angekündigt. Der Nintendo DS-Titel erschien am 30. Januar 2011 in Europa. Der Großbazar spielt im beschaulichen Briesendorf. Der dortige Bazar war einst weltbekannt, aber heute ist er verkümmert und wird nur noch von wenigen Menschen besucht. Die Aufgabe des Spielers ist es, den Bazar wieder herzustellen. Hat ja unglaublich viel damit zu tun, dass man eine eigene Farm hat. Null. So wie das klingt. Aber das sind dann auch die Spiele, bei denen ich langsam ausgestiegen bin und auf andere Farming-Sim-Spiele mit Dating-Simulaten umgestiegen bin. Da gab's doch mal... Wie heißen die? Rune Factory? Richtig. Die sind ja auch so ähnlich. Ne? Richtig, die sind auch so ähnlich, aber ganz anders. Muss man sagen. Aber ganz anders, das stimmt, ja. Die sind mehr auf Kämpfen aus, finde ich. Das ja, und die haben halt... Das Einzige, was sie gemeinsam haben, finde ich, ist der Farming-Aspekt. Und selbst der ist anders gemacht. Stimmt. Da gab es Harvest Moon Hero of Leaf Valley. Sagt mir auch absolut. Okay, geht es im Prinzip um die gleiche Geschichte wie in Harvest Moon Save the Homeland. Der Spieler muss die Insel davor bewahren, dass ein riesiger Freizeitpark aufgebaut wird. Wenn es beim ersten Mal schon nicht geklappt hat, machen wir es zum zweiten Mal gleich nochmal. Hervorragend. Dann gab es Friends of Mineral Town. Das spielt spielerisch fast identisch mit Back to Nature. Dann gab es More Friends of Mineral Town. Das ist vermutlich eine erweiterte Version. Dann gab es das erste Story of Seasons. Friends of Mineral Town. Das war dieses Remake, was du erwähnt hattest, ne? Genau. Also es ist sicherlich erste Story of Seasons, aber das richtige Story of Seasons erschien im Februar 2014. Das ist das erste davon. Am 27. Februar 2014 wurde es in Japan veröffentlicht. In Nordamerika wird das Spiel erstmals von XCD Games lokalisiert und erhält daher einen abgewandelten Titel, da die Rechte von Harvest Moon Franchise bei Natsume Incorporated liegen. Neue Spielmechaniken wurden eingebaut, darunter das Verkaufen von Farmprodukten in andere Länder durch eine Tauschaktion. Des Weiteren kann man sich wieder wie bei Harvest Moon in New Beginning seinen Charakter anpassen. Die Möglichkeit wurde dabei erweitert. Der Spieler hat außerdem die Möglichkeit, eine Safari mit exotischen Tieren wie Affen und Papageien zu erstellen. Andere Dorfbewohner können die Safari besuchen. Ich hätte gerne noch Rifles ausgegeben, aber das ging leider nie. wie gesagt, Story Seasons heißt halt, weil die Rechte von dem Namen halt bei Natsume Incorporated liegen. Ich glaube, die haben doch nie was gemacht. Es gab noch Trio of Towns. Das gab es dann noch für den 3DS. Also Story of Seasons Trio of Towns. Es ist eine wirklich gelungene Farmgeschichte. In Nordamerika erfolgte die Veröffentlichung am 28. Februar 2017 Story of Seasons. Mit dem gleichen Titel erschien es 2013 in der lokalisierten Fassung in Deutschland. Bei den Story of Seasons Teil, welche hast du da gespielt? Bei Story of Seasons, da habe ich tatsächlich erst mit Friends of Mineral Town wieder den Friends Einstieg Mineral gefunden, Town, so weil Harvest Moon hat mich tatsächlich irgendwann an Rune Factory verloren und Rune Factory hat mich dann an Stardew Valley verloren. Bis ich Stardew Valley so oft gespielt habe, dass ich zurück zu Rune Factory bin. Okay, gut. Ja, ich habe von Rune Factory, ich glaube, eins oder zwei Dinger mal ausprobiert. War nicht meins, ganz ehrlich. Es war wirklich was ganz anderes als die typischen Farming-Sim. Du hast da viel mehr Action drin, viel mehr Bewegung, eine richtig krasse Story, die durchgeht. Aber du hast da auch mehrere Story-Parts drin, also quasi wie Kapitel aufgebaut. Okay, interessant. Und du musst dann auch noch richtig mit den Menschen umgehen, damit sie dich auch heiraten und mögen. So einfach ist das nicht. Und viel cooler ist, wenn deine Tiere dich mögen, dann sind sie echte Nutztiere, weil sie für dich die Felder gießen. Aber Achtung, sie werden irgendwann müde und krank. Also musst du sie auch wieder ausruhen schicken, ihnen quasi mal Wochenende geben. Oder sie mit Heiltränken zustopfen, damit sie weiterarbeiten. Nicht, dass ich das getan hätte. Nein, überhaupt nicht. Ist ja nicht so, dass du dich so rausgekriegt hast, wie du am besten deine Farm automatisieren kannst oder so. Nee, tatsächlich einfacher ist es, wenn du deine Tierstelle so schnell wie möglich voll machst und dann immer, wenn die so ein Krisselzeichen oben kriegen, schickst du die drei, die deine Felder bewässern, weg und schickst neue drei aus dem Stall, die gesund sind, raus. Okay. Und du lässt so ja am besten automatisch die Pflanzen auch abernten, weil dann musst du nur noch Saatgut an. Sehen. Hast du Pioneer of Olivetown gespielt? Pioneer of Olivetown. Der neueste zurzeit? No, ich glaube nicht. Pioneers of Olivetown. Nein, den habe ich nicht gespielt. Da wurde mir tatsächlich ziemlich oft immer davon abgeraten, es zu spielen. Okay, keine Ahnung, ich habe den selber nicht gespielt, ich kann auch nichts dazu sagen. Und was mich halt nicht begeistert hat, war, dass die Kühe so groß sind wie ich und so eine ganz komische Form haben. Was ich aber sagen kann, ist Doraemon, Story of Seasons, sehr, sehr gut ist. Okay. Doraemon, das ist so Doraemon ist ja so ein Franchise aus Japan, das ist ja diese blaue Katze ist das, glaube ich. Und das ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Ich habe es mir einfach mal aus Jux und Dollerei gekauft, weil ich es in der Grabbelkiste für einen Zähler gefunden habe. Und es ist eine sehr schöne Landwirtschaftssimulation. Kann ich nur empfehlen. Mit schönen Rätseln, mit schönen Story. Gibt es auch relativ günstig auch für die Switch zum Beispiel, wenn es im Angebot ist. Kann ich das wirklich empfehlen. Das ist ein sehr schönes Spiel. Ist sehr, sehr gut. Nur so jetzt ganz kurz am Rande noch. Ansonsten kannst du tatsächlich sagen, ja, allgemein sind die Harvest Moon-Spiele eigentlich gar nicht schlecht. Sie laufen halt immer wieder von demselben Prinzip an. Du hast halt deine Farm, tust du aufbauen, tust Sachen verkaufen, automatisierst dann, kümmerst dich um die Dorfbewohner, heiratest. Dann. Und dann stimmst du das nächste Farming-Sim. Und dann spielst du das nächste Farming-Sim, richtig, ja. Und ja. Und das Beste für mich persönlich ist halt tatsächlich Stardew Valley. Stardew Valley. Ja. Und bei dir? Das Beste ist, uns meistgespielte, selbst unter dem, dass die anderen Jahre voraus haben, ist Stardew Valley. Das hat sogar du hast es, glaube alle Rune Factory übertroffen an Spielzeit. Oh wow. Bei Rune Factory stecke ich immer so zwischen 100 und 150 Stunden rein. Oh krass. Also bei Harvest Moon, Stardew Valley hab's jetzt ich ganz schön viel Spielzeit reingebuttert. Was bei mir selten ist bei solchen Farming Games, aber das Ding ist, es ist halt gut, es ist halt wirklich genial. Mein Problem ist tatsächlich, dass ich Stardew Valley noch nie auf einer Plattform gespielt habe, ansonsten hätte ich mal alle Achievements. Solltest du. Du hast es auf. Aber da bleibe ich nicht fokussiert. Mal für die PS4 oder so. Weißt du, da bleibe ich nicht fokussiert dabei. So. Boah, ich hätte jetzt Bock, es auf dem Handheld zu spielen. Okay, Switch. Ja, nee, ich will es doch auf dem großen Fernseher. PS4. Obwohl man die Switch ja auch an den Fernseher anschließen könnte. So ist nicht. Ja, aber kann man. Die innere Logik sagt, ach, aber ich hab's auch für die PS4. Dann kann ich es auch damals spielen. Und bei der Switch gibt's keine Achievements. Dann spielst du aber auf der PS4, dann kriegst du auch endlich mal die Achievements. Wenn ich dann aber Bock auf ein Handheld hab, dann muss ich wieder auf der Switch spielen. Und so habe ich 10 Millionen Speicherstände. Das stimmt allerdings, ja. Dennoch kann ich mit Sicherheit sagen, die Spiele sind großartig. Wenn man zu dir sagen würde, Markus, mach uns ein neues Harvest Moon, das würdest du sagen? Ich würde sagen, ich warte lieber auf das nächste Spiel von Stardew Valley. Ich würde tatsächlich auch sagen, wisst ihr was? Wir warten noch das nächste Spiel für den Stardew Valley Macher. Ja, aber es wird mit Schokolade und so Zauberei. Ja, ja, passt schon. Egal. Aber ist das, lass ihn machen, worauf er Spiel, Bock hat. Das hat bei Stardew Valley ja schon gepasst. Dann passt das wieder. Bis das Spiel, also ganz ehrlich, bis das Spiel rauskommt, na? Lege ich einfach also noch mal Stardew Valley ein. Spiel mal einfach noch mal Stardew Valley ein, richtig. Also wie gesagt, wir können damit eindeutig festlegen, die Harvest Moon Games machen Spaß, die Rune Factory Games machen Spaß, die Story of Seasons Games machen Spaß, aber Stardew Valley macht einfach am meisten Spaß. Ja. Also uns beiden zumindest, das ist halt unsere Meinung. Ja, dann danke ich dir, Markus. Immer wieder gerne. Dass du hier warst, um den und einen kleinen Ausflug in die Welt von Stardew Valley in die Welt von Harvest Moon zu machen. Mies. Und Story of Seasons. Und ja, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich mit dem Satz, den ich immer sage. Macht, was immer ihr wollt. Aber wenn ihr sowas spielen wollt, spielt Stardew Valley. Fuck it. Spielt einfach Stardew Valley. Mach's gut. Ciao, ciao.